mir fällt kein Stern. Ich frag mich warum, beneiden viele Frauen mich um mein Tun und bleiben stumm. Es ist wie überall im Leben, kein Fleiß, kein Preis. Und für die meisten musst du erstmal geben. Du setzt dich fest bei den Schlägen, aber weißt von nichts, komm nix als faule Ausreden. Richtig reingehängt ist fast wie geschenkt. Ich hab mein Zeug studiert und mich nie geziert. Nach manchem Jam im Dreck zu übernachten, um mich trotz alledem zu achten. Rap braucht keine Frauenquote, MC, sieh nur die besondere Note. Vorteil bleibt dem, den Vorurteilen langweilt. Ich war bereit, das weltweit besät von Jungs, doch kaum eine Frau, die vorwärts strebt, Anspruch hebt, das Herz auf der Zunge trägt. Hip-Hop als Rap, das ist mein täglich Brot und ich litt noch nie an einer Hungersnot. So soll es sein und nicht anders, wenn ich mir wieder auf die Schulter klopfe und sag, ich kann das. Wann war sich erinnert, hört es Blow Rap, Playback Show vom Spiegel in meinem Kinderzimmer. Ich fing im Keller an, ging den Kellergang entlang und merkte dann irgendwann im Erdgeschoss das Schloss zur nächsten Etage öffnet meine Courage. So bleib ich ich. Besteht allein aus Geist und nicht aus Bizeps. Es gibt tatsächlich MCs, die sind schwächlich, was nicht an ihrem Geschlecht liegt. Die Frage nach dem Unterschied im Rap durch den Fakt, dass ich eine Frau bin, kommt mir vor, als wäre ich nackt. Jag oder flieh, mach oder sei Beute, sag niemals morgen, morgen, nur nicht heute. Das, was die Angst macht, macht die Scheu. Vor was, was du nicht kannst, ist nur neu. Ich bin unverletzlich, weil ich mir trau, unerreichbar hoch, weil ich auf mich bau. Meine Texte schreib ich leiblich, so bleib ich ich und der MC ist weiblich. Domian, das 1Live-Talkradio, 0800 5678 111, im WDR-Fernsehen und bei 1Live, 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir hier jetzt unterhalten wollt. Kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111. Kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Und der erste Anrufer heute Nacht, der heißt Klaus und der ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Klaus. Ja, ich wollte mal was sagen. Ich weiß nicht, viele Bürger vertreten wahrscheinlich nicht meine Meinung. Also ich bin 18 Jahre im Gefängnis gewesen. Mhm. Und zwar außerhalb vom Ruhrpott. Das hört man vielleicht am Dialekt in Bayern. Mhm.